Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News zufolge beriefen 8 konfuzianistische Organisationen im Kreis Songju, Bezirk Nordgyeongsang, am 27. Juli in Seoul eine Pressekonferenz ein und sprachen sich entschieden gegen den Beschluss der Regierung für die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAT aus. Auf der Pressekonferenz wurde eine Petition für die Zurücknahme des Beschlusses verlesen. Anschließend veröffentlichten die Organisationen einen Appell an das Volk.